too many new responsibilities. Don't know what you want from me. Cause I'm just guessing over stressing. I'm way out of my depth. Only got until I'm 20. Boy to text me back. What the fuck is up with that? What the fuck? Leaving the club, sobering up, falling in love again. Every day is never the same. I wouldn't trade for nothing. I'm just trying to figure all my problems out. Excuse me while I think out loud. Cause I'm just guessing over stressing. I'm way out of my depth. Only got until I'm 'cause no one told me life would be messy. It's all so scary. Only got until I'm 20. Montag zum Verlieben. Natürlich nur mit Antenne Koblenz. Der Supermix. Greatest Hits und das Beste von heute. Loving anything I ever felt before. Koblenz. Der Supermix. Greatest Hits und das Beste von heute. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be. Antenne Koblenz, Montagmorgen, der 23. Mai 2022, 9 Uhr gleich 13 Minuten, 02 61 98 8 20 99. Hallo und schönen guten Morgen, liebe Steffi. Hallöchen. Hallo Steffi, wo genau kommst du her? Aus Koblenz, also ich wohne hier, ich komme eigentlich aus der Eifel. Ah, also jetzt quasi zugezogener Schengel, kann man sagen, bist du? Ja, genau. Was machst du, bist du schon auf der Arbeit unterwegs, am Studieren, in der Schule, wo auch immer? Ich studiere eigentlich, aber gerade bin ich auf der Arbeit. Was machst du, wenn ich fragen darf? Also ich studiere Grundschullehramt, ja. Und arbeite im Labor. Was genau macht man da im Labor? So ein bisschen irgendwie? Callcenter. Und genau, es hat mit Corona ja angefangen. Ich habe die ganzen Befunde und so immer durchgegeben. Oder wenn jemand angerufen hat, habe ich denen geholfen. Oder bei die Fische, Steffi? Du hast dich beworben bei uns, und zwar für Rock am Ring-Tickets. Das Festival findet ja jetzt nach 2 Jahren erstmalig wieder statt hier bei uns in der schönen Eifel auf dem Nürburgring in Nürburg. Und du würdest da gerne hingehen? Ja? Weil ich seitdem ich 16 bin, also ich bin jetzt 23 und ich fahre da jedes Jahr hin. Und jetzt seit 2 Jahren konnte man ja nicht mehr fahren und sonst bin ich halt jedes Jahr dahin gefahren. Und als Studentin ist das Geld ja immer ein bisschen knapp und so eine Karte für 200 Euro zu kaufen, mein nebenbei ist auch nicht immer drin. Also wäre schon auf jeden Fall toll. Kann ich verstehen. Wenn ich nicht fahren könnte. Kann ich verstehen. Wie würdest du mitnehmen? Das sind ja theoretisch 1x2 Karten. Eine Freundin. So, liebe Steffi, hast du bei dir im Labor gerade, ich weiß nicht, ich störe ja gerade hauptsächlich, du bist ja auch am Arbeiten, ne? Aber hast du irgendwen im Labor, der zufällig bei dir in der Nähe steht, dem du mal das Telefon gerade geben könntest für eine Sekunde? Ja, einen Moment. Ja, hallo. Hi, wer ist denn da? Die Michelle. Hi Michelle, grüß dich. Du bist Kollegin von der Steffi? Genau, richtig. Ja, pass auf, dann tu mir doch bitte mal einen Gefallen. Du warst noch nicht auf Lautsprecher, oder? Nein. Okay, sehr gut. Dann sag doch der Steffi jetzt mal gleich, dass sie einmal zwei Karten gewonnen hat und mach mal den Lautsprecher an. Ja, okay, ganz klar. Ja, du wirst losgehen. Ja, jetzt kannst du loslegen. Ja, du hast zwei Karten gewonnen von Rock am Ring. Geil! Oh, das freut mich richtig. Das ist eine kleine Erleichterung. Dann kannst du ja losgehen. Aber du weinst jetzt nicht, Steffi, oder? Nein. Darf ich euch auch noch glücklich machen? Wir verschenken bis kurz vor Festivalbeginn Rock am Ring-Karten im Wert von bis zu 1.500 Euro. Und vielleicht weint ihr ja hier dann bei mir live on air. 9 und 15 haben wir es. Hier ist Antenne Koblenz. Guten Morgen. Yeah. I'm not afraid to

schickes Teil. Neu? Bei Zalando Lounge gekauft. Zalando Lounge? Mhm. Der Shoppingclub von Zalando. Da gibt's jeden Tag neue Marken mit mega Rabatten. Und das immer bis zu 75% reduziert. Meld dich an zalandolounge.de. Wir sehen uns bei Cowboys Burger Saloon. Your Sheriff in Town. Direkt beim Forum in der Casinostraße. Erlebe unvergessliche Urlaubsmomente gemeinsam mit deinen Liebsten im Park Buustalsee von Centerparks. Ob Wassersport am See oder Planschen im tropischen Badeparadies, eine gemeinsame Partie Beachvolleyball am Strand oder doch lieber entspannen im eigenen Ferienhaus mitten in der Natur. Urlaub heißt Centerparks. Buche jetzt deinen Urlaub direkt am Buustalsee für mehr gemeinsame Zeit auf centerparks.de. Eine Klimaanlage für 1699 Euro inklusive Montage? Gibt's nicht? Gibt's doch! Die Firma Schunk 2.0 macht es möglich. Ob heiß oder kalt, die Firma Schunk 2.0 bringt Ihnen die beste Temperatur. www.schunk-heizung.de, die Nummer 1 für Heizung und Klimatechnik. Gerade im Stau? Den gibt's unter Wasser nicht. Tauche ein in eine neue Welt. Mach deinen Paddy-Tauchschein. Paddy.com. Rette Lebensmittel und spare. Im Höfer 2 in der Lörrstraße in Koblenz bekommst du Brot und Süßes von gestern. Und das zum halben Preis. Weil es uns nicht egal ist, was mit Lebensmitteln passiert. Höfer 2, die zweite Chance für Brot und Süßes von gestern. Weiter geht's mit Greatest Hits und dem Besten von heute. Where do you go when the wild winds blow? How do you hold back the feelings you fight? The record's broken, now you walk outside. Take the elevator to the good side of life. Where do you go when the wild winds blow? Where do you hide from the thousand eyes? Don't let the flames die out tonight. Life's too short, so don't waste your time. You need the braver crusader, the prince who came to save her. To promise he'd treat you like a goddess. You need a man to fall down on his knees. You need a man to give you what you need. Need to run, life is not in a rush. Your first love is just a button you push. Don't be scared, he won't catch your eye. Why take second best when you can aim for the sky? You need the braver crusader, the prince who came to save her. Be honest, to promise, he treats you like a goddess. None of us are perfect, but all of us are blessed. I know I'm being critical when I'm no better than the rest. I hope you find what you're looking for. I hope you find the one, 'cause that night I'll sleep soundly knowing my job's done. You need the braver crusader, the prince who came to save her. Be honest, to promise, he'll treat you like a goddess. That's right. unser Wetter am Rhein und Mosel. Nach einem wettertechnisch doch recht ruhigen Wochenende starten wir jetzt wieder wechselhaft rein in die neue Woche. Sonne und Wolken wechseln sich am Mittag immer weiter ab. Am Nachmittag kann es dann mancherorts wieder anfangen zu regnen oder sogar zu gewittern. Die Temperaturen, die steigen heute auf bis zu 25 Grad. Morgen gibt es dann wieder Sonne und Wolken im Mix, das Ganze bei dann nur noch 20 Grad. Und in Richtung Wochenmitte, da steigen die Temperaturen wieder an und es bleibt überwiegend trocken. Es ist 10 Uhr. Alles, was jetzt aus Koblenz, Deutschland und der Welt wichtig ist. Hier sind die Antenne Koblenz Nachrichten. Mit Daniel Driller, guten Tag. In der Ukraine kommt heute das Urteil im ersten Kriegsverbrecherprozess. Angeklagt ist ein 21-jähriger russischer Soldat. Er hatte zugegeben, einen 62-jährigen Zivilisten erschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Wegen russischer Kriegsverbrechen ermittelt unter anderem auch der Internationale Strafgerichtshof. Bundesweit ist heute der Verkauf des 9-Euro-Tickets gestartet. Mit dem Fahrschein kann man ab Juni einen Monat lang den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Auch im Juli und August wird es das vergünstigte Angebot geben. Viele Verkehrsverbünde verzeichnen bereits eine hohe Nachfrage.